Deutschlandfunk. Sprechstunde. Die Legalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke ist eines der besonders häufig diskutierten Themen in der Medizin und hat vermutlich dazu geführt, dass gerade bei jungen Menschen die gesundheitlichen Risiken und Nebenwirkungen, die von Cannabis-Joints ausgehen, völlig unterschätzt werden. Bereits ein geringer Cannabiskonsum verändert das Gehirn von 14-Jährigen. Das legt die Studie einer internationalen Forschergruppe nahe, an der auch deutsche und österreichische Wissenschaftler beteiligt waren. Die Forscher haben Hirnscans von 14-Jährigen miteinander verglichen. Die eine Gruppe bestand aus 46 Jugendlichen, die bereits ein- oder zweimal Cannabis konsumiert hatten. Und in der gleich großen Kontrollgruppe waren Jugendliche, die noch keine Erfahrung mit der Droge hatten. Das Ergebnis: in bestimmten Gehirnbereichen ist das Volumen der sogenannten grauen Substanz bei den jungen Drogenkonsumenten erhöht. Und das gehe mit Einschränkungen beim logischen Denken und bei der manuellen Geschicklichkeit einher, sagen die Studienautoren. Am Telefon ist jetzt Professor Ursula Havemann-Reinicke, Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni Göttingen. Sie kennt diese Studie und kann uns helfen, die Ergebnisse einzuordnen. Guten Morgen, Frau Professor Havemann-Reinicke. Guten Morgen, Herr Schröder. Wie muss man sich diese Veränderungen im Gehirn durch Cannabiskonsum vorstellen? Ja, hier hinter stecken sicherlich komplexe pathophysiologische Mechanismen, und aufgrund unserer eigenen tierexperimentellen Untersuchungen an Mäusen zu biologischen Veränderungen im Gehirn durch einmalige oder auch mehrfache Gaben eines Cannabinoid-Agonisten, der vergleichbar wie THC auf die Cannabinoid-Bindungsstellen im Gehirn wirkt, gehe ich von tiefgreifenden biologischen Veränderungen aus. Wir konnten zum Beispiel in Erwachsenen, aber auch in jugendlichen Mäusen, auch nach einmaliger Gabe eines solchen THC-Agonisten multiple langanhaltende Veränderungen in der Expression, also der Cannabinoid-Bindungsstellen im Gehirn sehen. Wir konnten aber auch sehen, dass die körpereigenen endogenen Cannabinoide in den verschiedenen Hirnstrukturen verändert werden. Im Übrigen genau auch in den Hirnstrukturen, in denen die Kollegen der Arbeit, die ja jetzt im Journal of Neuroscience publiziert wurden, die auch in den gleichen Hirngebieten zustande kamen. Womit wir jetzt sozusagen wieder den Bogen gefunden haben über die Tierversuche hin zu diesen Untersuchungen an den Gehirnen von Jugendlichen. Das Besondere war ja nun aber auch, dass es sich dabei um 14-Jährige handelt, also Jugendliche, die mitten in der Pubertät sind. Und das ist in eine Zeit, in der das Gehirn ohnehin einer Großbaustelle gleicht. Kann das eine besondere Rolle spielen? Ja, auf jeden Fall. Es ist bekannt auch von vielen anderen Untersuchungen, dass besonders das jugendliche Gehirn noch sehr vulnerabel ist für toxische Schäden. Und gerade für toxische Schäden auch bezüglich der Wirkung von Cannabis und den Cannabis-Substanzen. Welche Folgen könnten diese Hirnveränderungen zeigen? Im Verhalten sind es im Wesentlichen deutliche Einschränkungen in den kognitiven Fähigkeiten. Also die Kollegen haben ja diesen Perceptual Reasoning Index gemessen. Das heißt, man misst hierbei, eine Verschlechterung von nichtverbaler Wahrnehmung und Beurteilung, von räumlichen Wahrnehmungsprozessen, der Integration von optisch-motorischen Fähigkeiten, die Fähigkeiten von neue Informationen aufzunehmen, waren eingeschränkt, Fähigkeiten, die Gedanken zu organisieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. Das sind ja komplexe, wichtige kognitive Verhaltensmuster, die hierdurch eingeschränkt waren. Ja. Muss man befürchten, dass das bleibende Schäden sind, oder kann sich das auch wieder bessern? Hier gibt es kontroverse Ansichten. Man geht sowohl davon aus, dass es sein kann im individuellen Fall, dass die kognitiven Störungen bleiben, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, dass sie reversibel sind. Aber je früher die Schädigung ist, je höher ist das Risiko auch, dass die kognitiven Schäden nicht reversibel sind. Vielen Dank. Das war Professor Ursula Havemann-Reinicke, Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen.